Reigen von Arthur Schnitzler. Erste Szene, die Dirne und der Soldat. Komm, mein schöner Engel. Willst du nicht mit mir kommen? Ah, ich bin der schöne Engel. Freilich, wer denn? Geh, komm zu mir. Ich wohne gleich in der Nähe. Ich hab keine Zeit, ich muss in die Kaserne. In die Kaserne kommst du immer noch zurecht. Bei mir ist besser. So? Hm. Das ist schon möglich. Psch. Jeden Moment kann ein Wachmann kommen. Lächerlich Wachmann. Ich habe auch mein Seitengewehr. Geh, komm mit. Ach, lass mich in Ruhe, Geld hab ich keins. Ich brauch kein Geld. Was, du brauchst kein Geld? Wer bist denn du nachher? Zahlen tun mir die Zivilisten. So einer wie du kann sie immer umsonst bei mir haben. Ach, du bist der Mentee, von dem mir der Huber erzählt hat. Ich kenn keinen Huber nicht. Aber du wirst schon die sein. Weißt, in dem Kaffeehaus in der Schiffsgassen. Von dort ist er mit dir zu ausgegangen. Ja, von dem Kaffeehaus bin ich mit schon gar viel zu ausgegangen. Na, ist so. Gehen wir. Was? Jetzt hast du das eilig? Worauf soll man noch warten? Um 10 muss ich in der Kaserne sein. Wie lang dienst denn schon? Was geht denn das dir an? Wohnst du weit? 10 Minuten zum Gehen. Das ist mir zu weit. Gib mir ein Puzzle. Das ist mir eh das Liebste, wenn ich einen gern hab. Mir nicht. Nein, ich gehe nicht mit dir. Es ist mir zu weit. Weißt du was? Komm morgen am Nachmittag. Gut ist. Gib mir die Adresse. Ja, aber du kommst am Ende nicht. Geh, wenn ich das sag. Du, weißt du was? Wenn der Zweite seit Abend zu mir, da, an der Böschung. Was ist da? Da ist auch schön ruhig. Jetzt kommt kein Mensch. Ach, geh, das ist doch nicht das Rechte. Bei mir ist immer das Rechte. Geh, bleib jetzt bei mir. Wer weiß, ob wir morgen noch das Leben haben. Na, so komm aber geschwind. Geh, beobachte, da ist so dunkel. Wenn du ausrutscht, liegst du in der Donau. Ja, war ich das Beste. Psst, sofort nur ein bisschen. Gleich kommen wir zu einer Bank. Hörst du, kennst dich da aber gut aus. So ein wie dich möchte ich zum Geliebten. Ah, ich tät da viel zu viel eifern. Das möchte der schon angewinnen. Nicht so laut. Manchmal ist du das ja auch daher verirrt. Sollte man glauben, dass wir da mitten in der Wiener Stadt sind? Geh daher, komm daher. Was fällt dir denn ein, wenn wir da ausrutschen, liegen wir mitten im Wasser unten? Du. Halt dich nur fest an. Hab keine Angst. Auf der Bank wäre es schon besser gewesen. Na, da. Noch gerade laufe. Was laufst denn so? Heißt, ich muss in die Kaserne, ich komme eh schon spät. Geh, du! Wie heißt denn? Was interessiert dich denn das, wie heißt? Ich heiße Leocadia. So ein Laumann ist mir auch noch nie vorgekommen. Du! Na, was willst du denn? Geh, Sechserl für den Hausmeister gehen wir wenigstens. Glaubst du, ich bin deine Wurzeln? Servus, Leocadia. Streze. Fallot. Zweite Szene. Der Soldat und das Stubenmädchen. Prater, Sonntagabend. Sagen Sie mir aber, warum Sie durchaus da herausgehen haben müssen. Naja. War doch so schön. Ach, ich tanze so gerne. Warum halten Sie mich so fest? Jetzt tanzen wir ja nicht mehr. Wie heißen Sie? Kate? Ah, immer spuckt Ihnen eine Karte im Kopf. Ah, ich weiß schon. Marie. Sie, da ist aber finster, ich habe Angst. Naja, wenn ich bei Ihnen bin, brauchen Sie noch nicht so viel. Gott sei Dank. Wir sind wir. Na, wohin kommen wir denn da? Da ist ja kein Mensch mehr. Komm, jetzt gehen wir zurück. Das ist so finster. Ach du, Schatzerl. Was machst du denn? Wenn ich das gewusst hätte. Also der Teufel soll mich holen, wenn eine heute beim Svoboda Molata gewesen ist als Sie, Fräulein Marie. Und haben Sie es denn bei allen so probiert? Ja, was man so merkt, beim Tanzen. Da merkt man gar viel. Ja, mit der Blonde, mit dem schiefen Gesicht, mit der haben Sie viel mehr tanzt als mit mir. Sagen's, Fräulein Marie. Sie werden mich verbrennen mit Ihrer Zigarren. Oh, pardon. Fräulein Marie, sagen wir uns du. Wir sind noch nicht so gute Bekannte. Das können Sie gar viel nicht leiden und sagen doch du zueinander. Das nächste Mal, wenn wir... Aber Herr Franz... Sie haben sich meinen Namen gemerkt? Aber Herr Franz... Sagen's Franz, Fräulein Marie. Sind Sie nicht so frech? Wer kommt denn? Und wann schon einer kommt denn? Man sieht ja eh nicht zwei Schritte weit. Um Gottes Willen, wohin kommen wir denn da? Sehen Sie? Da sind gerade so zwei wie wir. Wo denn? Ich sehe gar nichts. Da von uns. Warum sagen Sie denn zwei wie wir? Nein, mach halt. Die haben sich auch gern. Gib's acht! Was ist denn da? Das wäre bei noch gefallen. Ach, das ist das Gatter von der Wiese. Das ist doch nicht so ein Feuer um. Psst, nicht so laut. Sieh, jetzt schrei aber wirklich. Aber was machen Sie denn? Ach, da ist jetzt weit und breit keine Seele. Gehen wir zurück, wo Leute sind. Wir brauchen keine Leute, Marie. Wir zwei brauchen dazu, hm? Herr Franz, bitte. Gottes Wünsche uns. Wenn ich das gewusst. Komm. Ja, sehe, Fräulein Marie, da im Gross können Sie nicht liegen bleiben. Franz, hilf mir. Na, komm zu mir. Oh Gott, Franz. Na ja, was ist denn mit dem Franz? Du bist ein schlechter Mensch, Franz. Ja, ja, geh, du, warte ein bisschen. Was lässt mich denn aus? Also, mein Virginia werde ich mir doch noch anzünden dürfen. Es ist so finster. Morgen in der Früh wird schon wieder Licht. Und sag wenigstens, hast du mich gern? Na, das musst du gespürt haben, Fräulein Marie, hä? Wohin gehen wir denn? Nur zurück. Geh bitte dich nicht so schnell. Was ist denn? Ich geh nicht gern in der Finstern. Sag, Franz, weißt du mich gern? Aber gerade habe ich dir doch gesagt, dass ich dich gern hab. Okay, willst du mir nicht ein Bussel geben? Da. Hörst? Jetzt kann man schon wieder die Musik hören. Hörst, du möchtest am Ende gar wieder tanzen gehen, ha? Na, Freile, was denn? Franz, schau, ich muss da zu Hause gehen. Die werden eh schon schimpfen. Meine Frau, das ist so eine, die möchte am liebsten, man ging überhaupt nicht fort. Na ja, geh halt zu Hause. Ich hab halt gedacht, Herr Franz, Sie werden mich zu Hause führen. Zu Hause führen? Gehen Sie, es ist so traurig, allein zu Hause gehen. Wo wohnen Sie denn? Ja, das ist eh nicht weit, in der Porzellangasse. So, aber da haben wir ja eh einen Weg. Aber jetzt ist mir zu früh. Jetzt wird noch Draht. Heute habe ich über die Zeit. Vor 12 brauche ich nicht in der Kaserne sein. Ich gehe noch tanzen. Freilich, ich weiß eh. Jetzt kommt die Blonde mit dem schiefen Gesicht dran. Ja, der, ihr Gesicht ist gar nicht so schief. Oh Gott, sind die Männer schlecht. Sie machen sich ja mit einer jeden so. Na, das war zu viel. Franz, bitteschön, halt nicht mehr. Halt ja. Bleiben Sie mit mir, ja, schauen. Ja, ist schon gut, aber tanzen werde ich doch noch dürfen. Also ich tanze heute mit keinem mehr. Na, da ist er schon. Wer denn? Na, das Swoboda. Wie schnell wir wieder da sind, noch immer spürst du das Gleiche. Ja? Hören Sie es? Ja. Also, wenn du auf mich warten willst, so führe ich dich zu Hause. Wenn nicht, servus. Ja, ja, ich werde ja warten. Wissen Sie was, Fräulein Marie? Ein Glas Bier lassen Sie Ihnen geben. Mein Fräulein, darf ich bitten? Dritte Szene, das Stubenmädchen und der junge Herr. Heißer Sommernachmittag. Der junge Herr liegt auf dem Divan, raucht und liest einen französischen Roman. Bitte schön, junger Herr. Ah ja, Marie, ja. Ihr Kleidet, ja. Was haben wir denn nur? Ja, richtig, die Rouletten lassen es runter, Marie. Es ist kühler, wenn die Rouletten herunter sind. So, was machen Sie denn, Marie? Ja, jetzt sieht man ja gar nichts mehr zum Lesen. Der junge Herr ist halt immer so fleißig. Ja, so ist gut. Ja. Ah. Sieh, Marie. Was habe ich jetzt sagen wollen? Ja, vielleicht ist ja Cognac im Haus. Ja, der wird eingesperrt sein. Ja, wer hat denn den Schlüssel? Ja, die Schlüssel hat die Lini. Wer ist die Lini? Ja, die Köchin, Herr Alfred. Na ja, dann sagen Sie es halt der Lini. Ja, die Lini, die hat heute Ausgang. So? Soll ich dem jungen Herrn aus dem Kaffeehaus einen Cognac holen? Ah, nein, es ist so heiß genug. Ich brauche keinen Cognac. Wissen Sie, Marie, bringen Sie mir ein Glas Wasser. Ja. Marie, aber laufen lassen, ja, dass es recht kalt ist. So, da ist das Wasser, Junge. Da ist ja, was ist denn? Jetzt geben Sie doch acht, stellen Sie das Glas wieder auf die Tasse. Ja. So, wie spät ist es denn? 5 Uhr, junger Herr. 5 Uhr, so. Na ja, ist gut. Sieh, Marie, was ich Sie habe fragen wollen, war heute Vormittag der Dr. Schüller da? Nein, heute Vormittag war niemand da. So, das ist merkwürdig. Also der Dr. Schüller war nicht da. Kennen Sie überhaupt den Dr. Schüller? Ja, freilich. Das ist der große Herr mit dem schwarzen Vollbart. Ja, war er vielleicht doch da? Nein, es war niemand da, junger Herr. Kommen Sie mal her, Marie. Bitteschön? Na, näher. So, ja. Ah. Ja, ich habe nur geglaubt. Was haben der junge Herr? Geglaubt. Geglaubt. Habe ich nur wegen der Blusen. Ja. Was ist denn das für ein? Sie kommen es näher. Ja, weiß ja nicht. Was ist mit meiner Blusen? Gefällt sie dem jungen Herrn nicht? Blau? Das ist ganz ein schönes Blau. Sie sind sehr nett angezogen, Marie. Junger Herr. Na, was ist denn? Sie haben eine schöne weiße Haut, Marie. Der junge Herr tut mir schmeicheln. Na, das kann doch nicht wehtun. Nein. Aber so seufzen. Warum seufzen Sie denn? Oh, Herr Alfred. Was für nette Pantoffeln Sie haben. Junger Herr, wenn es draußen läutet. Aber wer wird denn jetzt läuten? Junger Herr, schauen Sie, es ist so licht. Vor mir brauchen Sie sich nicht zu genieren. Sie brauchen sich überhaupt vor niemanden, wenn man so hübsch ist. Ja, meiner Seele, Marie, Sie sind Sie. Wissen Sie, Ihre Haare riechen sogar angenehm. Ja, machen Sie keine solchen Geschichten, Marie. Ich habe Sie schon auch anders gesehen. Wie ich neulich in der Nacht nach Hause gekommen bin und mir Wasser geholt habe, da ist die Tür zu Ihrem Zimmer offen gewesen und... Ja? Oh Gott, ja? Aber das habe ich gar nicht gewusst, dass der Herr Alfred so schlimm sein kann. Ja, da habe ich sehr viel gesehen. Das und das und das... Alfred. Komm da her. Da. Ja, so. So. Wenn der läutet. Also jetzt hören Sie schon einmal auf. Macht man höchstens nicht. Donnerwetter, was der Kerl für einen Lärm macht. Am Ende hat er schon früher geläutet und wir haben es gar nicht gemerkt. Oh, ich habe alleweil aufgepasst. Also, schauen Sie endlich nach. Durchs Guckerl. Herr Alfred, sind aber so schlimm. Bitte, Sie schauen Sie jetzt nach. Ja. Der ist jedenfalls schon wieder weggegangen. Jetzt ist niemand mehr da. Vielleicht bist du Dr. Schiller gewesen. Es ist gut. Sie, Marie. Ja. Ich gehe jetzt ins Kaffeehaus. Schon, junger Herr? Ja, ich gehe jetzt ins Kaffeehaus. Wenn der Dr. Schiller kommen sollte... Der kommt halt nimmer. Wenn der Dr. Schiller kommen sollte, ich bin im Kaffeehaus. Vierte Szene. Der junge Herr und die junge Frau. Abend. Der junge Herr zündet die Kerzen an. Ich danke Ihnen. Alfred. Alfred. Kommen Sie, gnädige Frau. Kommen Sie, Frau Emma. Wo bin ich denn eigentlich? Bei mir? Dieses Haus ist schrecklich, Alfred. Warum denn? Das ist ein sehr vornehmes Haus. Ich bin zwei Herren auf der Stege begegnet. Bekannte? Ich weiß nicht, das ist möglich. Pardon, gnädige Frau. Aber Sie kennen doch Ihre Bekannten. Ich habe ja gar nichts gesehen. Ja, aber wenn es selbst Ihre besten Freunde waren, Sie können sie ja nicht erkannt haben. Ich selbst, wenn ich nicht wüsste, dass Sie es sind, dieser Schleier... Das sind zwei. Wollen Sie nicht ein bisschen näher... Ihren Hut legen Sie doch wenigstens ab. Was fällt Ihnen ein? Alfred, ich habe Ihnen gesagt, 5 Minuten. Nein, nein, länger nicht. Ich schwöre Ihnen... Also, den Schleier. Na, es sind zwei. Ja, beide Schleier. Wer Sie doch wenigstens sehen dürfen. Haben Sie mich denn lieb, Alfred? Immer. Sie fragen mich... Ach, es ist hier so heiß. Ja, aber Sie haben ja Ihre Pelzmantel hier an. Sie werden sich wahrhaftig verkühlen. Ich bin todmüd. Erlauben Sie. Die Schleier. Allein mit Ihnen, Emma. Und jetzt? Lassen Sie mich wieder gehen. Emma. Sie haben mir versprochen, brav zu sein. Ja. Man erstickt in diesem Zimmer. Noch haben Sie Ihre Mantille an. Legen Sie sie zu meinem Hut. Und jetzt adieu. Emma. Die 5 Minuten sind längst vorbei. Noch nicht eine. Alfred, sagen Sie mir mal ganz genau, wie spät es ist. Es ist 6:45. Sollte ich längst bei meiner Schwester sein. Ihre Schwester können Sie oft sehen. Oh Gott, Alfred, warum haben Sie mich dazu verleitet? Weil ich Sie anbete, Emma. Wie vielen haben Sie das schon gesagt? Seit ich Sie gesehen habe, niemanden. Was bin ich für eine leichtsinnige Person. Wer mir das vorausgesagt hätte, noch vor 8 Tagen, noch gestern. Ja, vorgestern haben Sie mir ja schon versprochen. Sie haben mich so gequält. Aber ich hab's nicht tun wollen. Gott ist mein Zeuge, ich hab's nicht tun wollen. Gestern war ich fest entschlossen. Wissen Sie, dass ich Ihnen gestern Abend sogar einen langen Brief geschrieben habe? So, ich habe keinen bekommen. Ich habe ihn wieder zerrissen. Oh, ich hätte lieber diesen Brief schicken sollen. Aber es ist doch besser so. Oh nein, es ist schändlich von mir. Ich begreife mich selber nicht. Adieu, Alfred. Lassen Sie mich. Immer. So. Halten Sie Wort. Immer noch einen Kuss. Noch einen. Den letzten. Soll ich Ihnen etwas sagen, Emma? Ich weiß jetzt erst, was Glück ist. Oder vielmehr, ich weiß jetzt erst, was Glück sein könnte. Alfred, was machen Sie aus mir? Nicht wahr? Es ist hier gar nicht so ungemütlich. Wir sind hier ja so sicher. Doch 1000-mal schöner als diese Rendezvous im Freien. Oh, erinnern Sie mich nur nicht daran. Ich werde auch daran immer mit 1000 Freuden denken. Für mich ist jede Minute, die ich an Ihrer Seite verbringen durfte, eine süße Erinnerung. Erinnern Sie sich noch an den industriellen Ball? Und ob ich mich daran erinnere. Da bin ich ja während des Soupers neben Ihnen gesessen, ganz nahe neben Ihnen. Ihr Mann hat Champagner. Alfred. Ich wollte nur von Champagner reden. Sagen Sie immer. Wollen Sie nicht ein Glas Cognac trinken? Einen Tropfen. Jetzt werde ich Sie etwas fragen, Alfred. Und schwören Sie mir, dass Sie mir die Wahrheit sagen werden. Ich schwöre. War in diesen Räumen schon jemals eine andere Frau? Aber Emma, dieses Haus steht doch schon 20 Jahre. Sie wissen, was ich meine, Alfred. Mit Ihnen. Bei Ihnen. Mit mir? Hier? Emma, es ist nicht schön, dass Sie an so etwas denken können. Also Sie haben... Wie soll ich... Aber nein, ich will Sie lieber nicht fragen. Es ist besser, wenn ich nicht frage. Ich bin ja selbst schuld. Alles rächt sich. Aber was haben Sie denn? Was ist Ihnen... Was rächt nein, sich? Nein, nein, nein, ich darf gar nicht zum Bewusstsein kommen. Sonst müsst ihr ja vor Scham in die Erde versinken. Immer wenn Sie ahnen könnten, wie weh mir das tut. Ich will Ihnen etwas sagen, Emma. Wenn Sie sich schämen, hier zu sein, wenn ich Ihnen also gleichgültig bin, wenn Sie nicht fühlen, dass Sie für mich alle Seligkeit der Welt bedeuten, dann gehen Sie lieber. Ja, das werde ich auch tun. Ja, wenn Sie aber ahnen, dass ich ohne Sie nicht leben kann, dass ein Kuss auf Ihre Hand für mich mehr bedeutet als alle Zärtlichkeiten, die alle Frauen der ganzen Welt. Emma, ich bin nicht wie die anderen jungen Leute, die den Hof machen können. Ich bin vielleicht zu naiv. Wenn Sie aber doch sind wie die anderen jungen Leute, dann wären Sie heute nicht da. Denn Sie sind nicht wie die anderen Frauen. Woher wissen Sie das? Ich habe viel über Sie nachgedacht. Ich weiß, Sie sind unglücklich. Das Leben ist so leer, so nichtig und dann so kurz. So entsetzlich kurz. Es gibt nur ein Glück. Einen Menschen finden, von dem man geliebt Was wird. Was tun Sie denn, Alfred? Ist das Ihr Versprechen? Das Leben ist so kurz. Ach, das ist ja kein Grund. Oh ja. Schauen Sie, Alfred, und Sie haben doch versprochen, brav. Was ist so hell? Nein, komm, du Einzige. Schau, da drin ist es gar nicht hell. Ist denn da noch ein Zimmer? Ein schönes und ganz dunkel. Bleiben wir doch lieber hier. Sie sind so... Oh Gott. Was machen Sie aus mir? Alfred. Ich bete dich an, Emma. So, wart doch. Wart doch wenigstens. Geh. Ich rufe dich. Nein, lass mich... Lass mir dir helfen. Du zerreißt mir ja alles. Du hast kein Mieder an? Ich trage nie ein Mieder. Die Odilon trägt auch keins. Oh, mir ist kalt. Gleich wird's warm werden. Glaubst du? Das hätte sie nicht sagen sollen. Komm, gleich. Es riecht hier so nach Veilchen. Ja, das bist du selbst. Hm. Ja, du selbst. Alfred. Mhm. Alfred. Emma. Ich hab dich offenbar zu lieben. Ich bin wie von Sinnen. Den ganzen Tag über bin ich schon wie verrückt. Ich hab das geahnt. Mach dir nichts draus. Gewiss nicht. Geradezu selbstverständlich, wenn man... Nicht. Du bist nervös. Beruhig dich nur. Kennst du Stendhal? Stendhal? Die Psychologie de l'amour. Nein, warum fragst du mich? Da kommt eine Geschichte drin vor, die sehr bezeichnend ist. Was ist das für eine Geschichte? Ja, da ist eine ganze Gesellschaft von Kavallerieoffizieren zusammen. So? Und die erzählen von ihren Liebesabenteuern. Jeder berichtet, dass ihm bei der Frau, die am meisten, weißt du, am leidenschaftlichsten geliebt hat, dass es jedem bei dieser Frau so gegangen ist wie jetzt mir. Ja. Ja, das ist sehr charakteristisch. Ja. Das ist auch noch nicht aus. Ein einziger behauptet, es sei in seinem ganzen Leben noch nicht passiert, aber... Setzt Stendhal hinzu, das war ein berüchtigter Bramarbas. So. Ja, und doch verstimmt es einen, dass das Dumme so gleichgültig ist eigentlich. Freilich. Überhaupt, weißt du. Du hast mir versprochen, brav zu sein. Okay, nicht lachen, es bessert die Sache ja nicht. Nein, ich lache ja nicht. Ja. Das von Stendhal ist wirklich interessant. Ich habe immer gedacht, dass nur bei Älteren oder bei sehr, weißt du, bei Leuten, die viel gelebt haben. Aber was fällt dir ein? Das hat damit gar nichts zu tun. Übrigens, die hübscheste Geschichte aus dem Stendal ganz vergessen. Da ist einer von den Kavallerieoffizieren, der erzählt sogar, dass er 3 Nächte oder gar 6, weiß nicht mehr, mit einer Frau zusammen war, die er durch Wochen hindurch verlangt hat. Diese Reh, verstehst du? Und die haben alle diese Nächte hindurch nichts getan, als vor Glück geweint. Ja, beide. Beide? Ja, wundert dich dann? Ich finde das so begreiflich, gerade wenn man sich liebt. Es gibt gewiss viele, die nicht weinen. Ja, gewiss, gewiss. Das ist ein exzeptioneller Fall. Ah, ich dachte, Stendhal sagte, alle Kavallerieoffiziere weinen bei dieser Gelegenheit. Siehst du, jetzt machst du dich lustig. Aber was fällt dir ein? Sei doch nicht kindisch, Alfred. Ja, es macht mich nervös. Dabei habe ich die Empfindung, dass du ununterbrochen dran denkst. Und das geniert mich erst recht. Ich denke absolut nicht daran. Oh ja, oh ja. Wenn er überzeugt wird, dass du mich liebst. Verlangst du noch mehr Beweise? Siehst du? Immer machst du dich lustig. Wieso denn? Komm. Gib mir dein süßes Kopferl. Ja, das tut wohl. Hast du mich lieb? Ich bin ja so glücklich. Aber du brauchst nicht auch noch zu weinen. Wieder. Ich habe dich ja so gebeten. Wenn ich dir sage, dass du nicht weinen sollst. Nein, du hast gesagt, auch noch zu weinen. Du bist nervös. Jetzt weiß ich. Aber du sollst es nicht sein. Es ist mir sogar lieb, dass wir sozusagen als gute Kameraden. Wenn du schon wieder fangst du an. Na, erinnerst du dich denn nicht? Das war eines unserer Gespräche. Gute Kameraden haben wir sein wollen. Nichts weiter. Das war schön. Das war bei meiner Schwester. Im Jänner auf dem großen Ball während der Quadrille. Um Gottes Willen, ich sollte längst fort sein. Hm? Meine Schwester erwartet mich, ja. Was werde ich ihr denn sagen? Adieu, Alfred. Emma, so willst du mich verlassen? Ja, so. Nein, noch 5 Minuten. Gut. Noch 5 Minuten. Ja. Aber du musst mir versprechen, dich nicht zu rühren, ja? Hm? Ich will dir einen Kuss zum Abschied geben. Ja. Psst, ruhig. Nicht rühren, habe ich gesagt. Ja. Sonst stehe ich gleich auf. Du mein Süßer. Süßer. Emma. Meine Anke. Mein Alfred. Ach, bei dir ist der Himmel. Aber jetzt muss ich wirklich fort. Lass deine Schwester warten. Nach Haus muss ich. Für meine Schwester ist es längst zu spät. Wie viel Uhr ist es denn eigentlich? Ja, wie soll ich das eruieren? Du musst eben auf die Uhr sehen. Ja, meine Uhr ist im Gilet. Was hat sie? Acht. Um Gottes Willen. Rasch, Alfred, gib mir meine Strümpfe. Hm? Was soll ich denn nur sagen? Zu Hause wird man sicher schon auf mich warten. 8 Uhr. Wann sehe ich dich denn wieder? Nie. Ey, machst du mich denn nicht mehr lieb? Eben darum. Gib mir meine Schuhe. Niemals wieder? Hier sind die Schuhe. Alfred, das kann uns beide den Hals kosten. Wieso? Ja, was soll ich denn sagen, wenn er mich fragt, woher kommst du? Von der Schwester. Ja, wenn ich lügen könnte. Du musst es eben tun. Alles für so einen Menschen. Ach, komm her, lass dich noch einmal küssen. Und jetzt lass mich allein. Geh ins andere Zimmer. Ich kann mich nicht anziehen, wenn du dabei bist. Alfred? Mein Schatz. Es ist doch besser, dass wir nicht geweint haben. Wie kann man so frivol reden? Wie wird das jetzt nur sein, wenn wir uns zufällig wieder mal in Gesellschaft begegnen? Zufällig? Einmal? Du bist doch morgen sicher auch bei Lobheimers. Ja, du auch. Freilich. Darf ich dich um den Cotillon bitten? Oh, ich werde nicht kommen. Was glaubst du denn? Ich werde ja in die Erde sinken. Also morgen bei Lobheimer, das ist schön. Nein, ich sag ab. Bestimmt. Also übermorgen. Übermorgen, hier. Was fällt dir ein? Um 6? Hier an der Ecke stehen Wagen, nicht wahr? Ja, so viel du willst. Also übermorgen hier um 6. Sag doch ja, mein geliebter Schatz. Das besprechen wir morgen beim Cotillon. Mein Engel. Nicht wieder meine Frisur ruinieren. Also morgen bei Lobheimers und übermorgen in meinen Armen. Leb wohl. Und was wirst du ihm heute sagen? Frag nicht. Frag nicht, das ist zu schrecklich. Warum habe ich dich so lieb? Adieu. Wenn ich wieder Menschen auf der Stiege begegne, dann trifft mich der Schlag. Da. Also jetzt habe ich ein Verhältnis mit einer anständigen Frau. Fünfte Szene. Die junge Frau und der Ehemann. Die Frau liegt zu Bett und liest. Der Gatte tritt ein. Du arbeitest nicht mehr? Nein, ich bin zu müde. Und außerdem... Nun? Ich habe mich an meinem Schreibtisch plötzlich so einsam gefühlt. Ich habe Sehnsucht nach dir bekommen. Wirklich? Lies halt nicht mehr, wirst dir die Augen verderben. Was hast du denn? Nichts, mein Kind. Verliebt bin ich in dich, weißt du ja. Man könnte es manchmal fast vergessen. Ja, man muss es sogar manchmal vergessen. Warum? Ja, weil die Ehe sonst etwas Unvollkommenes wäre. Sie würde, wie soll ich nur sagen, sie würde ihre Heiligkeit verlieren. Oh. Ja, glaub mir, es ist so. Hätten wir in den 5 Jahren, die wir jetzt miteinander verheiratet sind, nicht manchmal vergessen, dass wir ineinander verliebt sind, ja, wir wären es wohl gar nicht mehr. Das ist mir zu hoch. Ja, schau, die Sache ist einfach die. Wir haben vielleicht schon 10 oder 12 Liebschaften miteinander gehabt. Na, kommt es dir nicht auch so vor? Ich habe nicht gezählt. Na, hätten wir gleich die erste bis zum Ende durchgekostet, hätte ich mich vom Anfang an meiner Leidenschaft für dich willenlos hingegeben. Das wäre uns gegangen wie den Millionen von anderen Liebespaaren. Wir wären fertig miteinander. Ach, so meinst du das? Glaube mir, Emma, in den ersten Tagen unserer Ehe, da hatte ich Angst, dass es so kommen würde. Ich auch. Na, siehst du. Und habe ich nicht recht gehabt? Darum ist es... Es ist gut, immer wieder für einige Zeit nur in guter Freundschaft miteinander hinzuleben. Ach so. Ja, und so kommt es, dass wir immer wieder neue Flitterwochen miteinander durchleben können. Da ich es nie drauf ankommen lasse, die Flitterwochen... zu Monaten auszudehnen. Richtig. Und jetzt? Jetzt scheint also wieder eine Freundschaftsperiode abgelaufen zu sein. Es dürfte so sein. Wenn es aber... bei mir anders wäre. Das ist bei dir nicht anders, nein. Bist das klügste und das entzückendste Wesen, das es gibt. Bin sehr glücklich, dass ich dich gefunden habe. Das ist aber nett, wie du den Hof machen kannst. Von Zeit zu Zeit. Ja, für einen Mann, der sich ein bisschen in der Welt umgesehen hat. Komm, leg den Kopf da an meine Schulter. Der sich in der Welt umgesehen hat, bedeutet die Ehe eigentlich etwas viel Geheimnisvolleres als... für euch, junge Mädchen aus guter Familie, ihr tretet uns rein und wenigstens bis zu einem gewissen Grad unwissend entgegen. Und darum habt ihr eigentlich einen viel klareren Blick für das Wesen der Liebe als wir. Oh. Ja, ja, gewiss. Schau, wir sind ganz verwirrt und unsicher geworden durch die vielfachen Erlebnisse, die wir notgedrungen vor der Ehe durchzumachen haben. Bitte, ihr hört viel und... ihr wisst zu viel und lest ja wohl eigentlich auch zu viel, aber einen rechten Begriff von dem, was wir Männer in der Tat erleben, das habt ihr doch nicht. Uns wird das, was man so gemeinhin die Liebe nennt, recht gründlich widerwärtig gemacht. Denn was sind das schließlich für Geschöpfe, auf die wir da angewiesen sind? Ja, was sind das für Geschöpfe? Sei froh, mein Kind, dass du nie einen Einblick in diese Verhältnisse erhalten hast. Sind übrigens meist recht bedauernswerte Wesen. Werfen wir keinen Stein auf sie. Bitte. Dieses Mitleid, das kommt mir da gar nicht recht angebracht vor. Sie verdienen es. Ihr, die ihr junge Mädchen aus guter Familie wart, die ruhig unter Obhut eurer Eltern auf den Ehemann warten konntet, der euch zur Ehe begehrte... Nee, ihr kennt das Elend nicht, das die meisten von diesen armen Geschöpfen der Sünde in die Arme treibt. So verkaufen sich denn alle? Das möchte ich nicht sagen. Ich meine ja auch nicht nur das materielle Elend. Es gibt auch, ich möchte sagen, ein sittliches Elend. Eine mangelhafte Auffassung für das, was erlaubt und insbesondere für das, was edel ist. Aber warum sind die zu bedauern? Denen geht's ja ganz gut. Das sonderbare Ansichten, mein Kind. Da darfst nicht vergessen, dass solche Wesen von Natur aus bestimmt sind, immer tiefer und tiefer zu fallen. Da gibt's kein Aufhalten. Offenbar fällt sich's ganz angenehm. Also wie kannst du so reden, Emma? Ich denke doch, dass es gerade für euch anständige Frauen nichts Widerwärtigeres geben kann als alle diejenigen, die es nicht sind. Freilich, Karl, freilich. Ich hab's ja auch nur so gesagt. Okay, erzähl weiter. Es ist so nett, wenn du so redest. Erzähl mir was. Was denn? Nun, von diesen Geschöpfen. Was fällt dir denn ein? Schau, ich hab dich doch schon früher, weißt du, ganz am Anfang, da habe ich dich doch immer gebeten, du sollst mir aus deiner Jugend was erzählen. Ja, warum interessiert dich denn das? Na, bist du denn nicht mein Mann? Und ist das nicht geradezu eine Ungerechtigkeit, dass ich von deiner Vergangenheit eigentlich gar nichts weiß? Du wirst mich doch nicht für so geschmacklos halten, dass ich... Genug, Emma. Das ist ja wie eine Entweihung. Doch, hast du. Wer weiß, wie viele andere Frauen gerade so in den Armen gehalten wie jetzt mich. Also sag doch nicht Frauen. Frau bist du. Aber eine Frage musst du mir beantworten. Sonst ist nix mit den Flitterwochen. Also du hast eine Art zu reden. Denk doch, dass du Mutter bist. Dass unser Mädel da drin liegt. Ah, aber ich möchte auch einen Buben. Emma! Geh, sei nicht so. Freilich bin ich deine Frau. Aber ich möchte auch ein bisschen deine Geliebte sein. Möchtest du? Also, zuerst meine Frage. Nun? War eine verheiratete Frau unter Ihnen? Wieso? Wie meinst du das? Du weißt schon. Wie kommst du auf diese Frage? Na, ich möchte wissen, ob es... Das heißt, es gibt solche Frauen, das weiß ich. Aber ob du... Kennst du eine solche Frau? Ja, das weiß ich selber nicht. Ist unter deinen Freundinnen vielleicht eine solche Frau? Wie kann ich das mit Bestimmtheit behaupten oder verneinen? Hat dir vielleicht einmal eine deiner Freundinnen... Na, man spricht über gar manches, wenn man so Frauen unter sich... Hat dir da eine gestanden? Nein. Hast du bei irgendeiner deiner Freundinnen den Verdacht, dass sie... Verdacht? Oh, Verdacht? Es scheint. Gewiss nicht, Karl. Nein, sicher nicht, wenn ich mir so überlege. Ich trau's doch keiner zu. Keiner? Von meinen Freundinnen keiner. Versprich mir etwas, Emma. Nun? Dass du nie mit einer Frau verkehren wirst, bei der du auch nur den leisesten Verdacht hast, dass sie... kein ganz tadelloses Leben führt. Das muss ich dir erst versprechen. Ich weiß ja, dass du den Verkehr mit solchen Frauen nicht suchen wirst. Ja, aber der Zufall könnte es fügen, dass du... Ja, es ist sogar sehr häufig, dass gerade solche Frauen, deren Ruf nicht der beste ist, die Gesellschaft von anständigen Frauen suchen, teils, um sich ein Relief zu geben, teils aus einem gewissen... aus einem gewissen... Heimweh nach der Tugend. So. Ja, ich glaube, dass das sehr richtig ist, was ich da gesagt habe. Heimweh nach der Tugend. Denn, dass diese Frauen alle eigentlich sehr unglücklich sind, also das kannst du mir glauben. Warum? Fragst, Emma. Wie kannst du denn nur fragen? Stell dir doch vor, was diese Frauen für eine Existenz führen. Voll Lüge und Tücke und Meinheit. Und voll Gefahren. Ja, freilich. Hast du schon recht. Wahrhaftig. Sie bezahlen das bisschen Glück, dieses bisschen... Vergnügen. Warum Vergnügen? Wie kommst du darauf, das Vergnügen zu nennen? Nun, etwas muss es doch sein. Sonst täten sie es ja nicht. Nichts ist es. Ein Rausch. Ein Rausch? Nein, es ist nicht einmal ein Rausch. Wie immer teuer bezahlt. Das ist es gewiss. Also, du hast das einmal mitgemacht, nicht wahr? Ja, Emma. Es ist meine traurigste Erinnerung. Wer ist? Sag, kenne ich sie? Aber was fällt dir denn ein? Ist lange her? War es sehr lang, bevor du mich geheiratet hast? Frag nicht, ich bitte dich, frag nicht. Aber Karl... Sie ist tot. Im Ernst? Ja. Es klingt fast lächerlich, aber ich habe die Empfindung, dass alle diese Frauen jung sterben. Hast du sie sehr geliebt? Lügnerinnen liebt man nicht. Also warum musst du... Ein Rausch. Also doch? Sprich nicht mehr davon, ja, ich bitte dich. Alles das ist lang vorbei. Geliebt habe ich nur eine, und das bist du. Man liebt nur, wo Reinheit und Wahrheit ist. Karl. Ach, wie sicher, wie wohl fühlt man sich in solchen Armen. Warum habe ich dich nicht schon als Kind gekannt? Ich glaube, dann hätte ich die anderen Frauen überhaupt nicht angesehen. Karl. Und schön bist du. Schön. Komm. Komm. Weißt du, woran ich heute denken muss? Woran, mein Schatz? An Venedig. Die erste Nacht. Ja. So. Was denn? Na, sag's doch. So lieb hast du mich heute. Ja, so lieb. Ach, wenn du immer... Wie? Mein Karl. Was meinst du, wenn ich immer... Nun ja. Na was wäre denn, wenn ich immer... Dann wüsste ich eben immer, dass du mich lieb hast. Na ja, aber du musst es auch so wissen. Man ist nicht immer der liebende Mann. Man muss auch zuweilen hinaus ins feindliche Leben, muss kämpfen und streben. Also bitte, das vergiss nie, mein Kind. Alles hat seine Zeit in der Ehe. Na, das ist eben das Schöne. Es gibt nicht viele, die sich noch nach 5 Jahren an ihr Venedig erinnern. Freilich. So, und jetzt gute Nacht, mein Kind. Gute Nacht. Sechste Szene. Der Gatte und das süße Mädel. Das süße Mädel löffelt aus einem Baiser den Oberstschaum heraus, den sie mit Behagen schlürft. Schmeckt's? Willst du noch eins? Nein, ich hab so schon zu viel gegessen. Ach, du hast ja gar keinen Wein mehr. Nein, aber schauen Sie, lass ihn ja eh wieder stehen. Schon wieder sagst du sie. So? Na wissen Sie, man gewöhnt sich halt so schwer. Weißt du. Was denn? Weißt du, sollst du sagen. Nicht wissen. Na komm, setz dich zu mir. Gleich, ich bin ja noch nicht fertig. Du, einen Kuss möchte ich haben. Sie sind... pardon. Du bist ein kecker Mensch. Jetzt fällt dir das ein? Nein, eingefallen ist mir schon früher. Schaff der Gassen. Sie müssen... Du musst... Du musst eigentlich was Schönes von mir denken. Okay, warum denn? Dass ich gleich so mit Ihnen ins Chambre Separé gegangen bin. Ja, gleich kann man doch nicht sagen. Aber Sie können halt so schön bitten. Findest du? Und schließlich, was ist denn dabei? Nein, freilich. Ob man spazieren geht oder... Spazieren gehen. Zum Spazieren gehen ist es ja auch viel zu kalt. Natürlich ist es kalt gewesen. Na und da ist es angenehm warm, was? Aber jetzt sag einmal... Hast mich doch schon früher bemerkt, was? Natürlich in der Singerstraße. Nein, nicht heute, meine ich auch vorgestern und vorvorgestern, wie ich dir nachgegangen bin. Mir gehen gar viele nach. Ja, das kann ich mal denken, aber ob du mich bemerkt hast? Wissen Sie... Du. Du weißt, was mir neulich passiert ist? Da ist mir der Mann von meiner Cousine nachgestiegen in der Dunkelheit und hat mich nicht gekannt. Und hat er dich angesprochen? Was glaubst du? Meistens ist ja jeder so keck wie du. Aber es kommt doch vor. Natürlich kommt's vor. Na und was machst du da? Na nix, keine Antwort gebe ich halt. So. Mir hast du aber eine Antwort gegeben. Sind's vielleicht böse? Du, deine Lippen schmecken nach Schlagobers. Die sind von Natur aus süß. Das haben dir schon viele gesagt. Viele, was du dir wieder einbildest. Na, jetzt sei mal ehrlich. Wie viele haben den Munter schon geküsst? Was fragst du mich? Du möchtest mir es ja doch nicht glauben, wenn ich das sage. Also warum denn nicht? Na, rat einmal. Na, sag mal, aber du darfst nicht böse sein, ja? Warum soll ich denn böse sein? Also, ich schätze, 20... Nein, warum nicht gleich 100? Ich habe eben geraten. Du hast aber nicht gut geraten. Also 10. Freilich. Eine, die sich auf der Gassen anreden lässt und gleich mitgeht ins Chambre Separé. Du, warst du schon einmal in einem Chambre Separé? Also, wenn ich die Wahrheit sagen soll, ja. Siehst du, Das gefällt mir, dass du wenigstens aufrichtig bist. Na, aber nicht so, wie du dir's wieder denkst. Mit deiner Freundin und ihrem Bräutigam bin ich im Chambre separé gewesen. Heuer im Fasching einmal. Das wäre ja auch kein Malheur, wenn du einmal mit deinem Geliebten... Natürlich wäre es kein Malheur. Aber ich habe ja keinen Geliebten. Na, geh. Na, meiner Seele, ich hab keinen. Du wirst mir doch nicht einreden wollen, dass ich... Was denn? Ich hab halt keinen. Schon seit mehr als einem halben Jahr. Ach so. Aber vorher, wer war's denn? Was sind Sie denn gar so neugierig? Ich bin neugierig, weil ich dich lieb hab. Ist wahr? Freilich, musst du doch merken. Na, also erzähl mir. Was soll ich denn erzählen? Also lass mich doch nicht so lang bitten. Wer's gewesen ist, möchte ich wissen. Na, ein Mann halt. Na, also wer war's? Ein bisschen ähnlich hat er dir geschaut. So. Wenn du ihm nicht so ähnlich schauen tätst. Ja, was wäre dann? Also frag nicht, wenn du schon siehst, dass ich... Also, darum hast du dich von mir anreden lassen? Also ja. Also, jetzt weiß ich wirklich nicht, soll ich mich freuen oder soll ich mich ärgern? Na, ich an deiner Stelle würde mich freuen. Ja, also ja. Und auch im Reden erinnerst mich so an ihn, wie du einen anschaust. Und was ist er denn gewesen? Diese Augen... Und wie hat er denn geheißen? Nein, schau mich nicht so an. Bitte dich. Du, warum gehst du denn fort von mir? Es wird Zeit zum Zausgehen. Später? Nein, ich muss wirklich zu Hause gehen. Was glaubst du, was die Mutter sagen wird? Du wohnst bei deiner Mutter? Natürlich wohne ich bei meiner Mutter. Was hast du denn geglaubt? So, bei der Mutter. Wohnst du allein mit ihr? Freilich allein, 5 sind wir. 2 Buben und 2 Mädeln. Ja, und was sagst du eigentlich deiner Mutter, wenn du so spät nach Hause kommst? Das ist ja so eine Seltenheit. Ja, aber was sagst du ihr da? Na, im Theater wäre ich heute gewesen sein. Und das glaubt sie? Warum soll es mir denn nicht glauben? Ich gehe ja oft ins Theater. Erst am Sonntag war ich in der Oper. Mit meiner Freundin und ihrem Bräutigam und meinem Elternbruder. Ja, und woher habt ihr denn da die Karten? Aber mein Bruder ist ja Friseur. Ja, die Friseure. Wahrscheinlich Theaterfriseur. Was fragst du mich denn so aus? Das interessiert mich halt. Und du hast noch eine Schwester? Ja, die ist aber nur eine Fratz. Aber auf die muss man halt schon sehr aufpassen. Hast denn du eine Idee, wie die Mädeln in der Schule verdorben werden? Was glaubst du? Neulich habe ich sie bei einem Rendezvous erwischt. Was? Ja, mit einem Buben von der Schule vis-à-vis sie abends um 7:30 in der Strotzigasse spazieren gegangen. Es ist so ein Fratz. Na, und was hast du da gemacht? Na, Schläg hat's gekriegt. So streng bist du? Na, wer soll's denn sein? Die Ältere ist im Geschäft, die Mutter tut nichts als ranzen, kommt immer alles auf mich. Ach, Herrgott, bist du lieb. Du, du erinnerst mich aber auch an wen? An wen denn? Ja, an keine bestimmte. An die Zeit. Naja, so halt an die Zeit meiner Jugend. Naja, komm, trink, mein Kind. Wie alt bist du? Du, ich weiß ja nicht einmal, wie du heißt. Karl. Ist möglich? Karl heißt du? Ah, er hat auch Karl geheißen. Nein, das ist aber schon das reine Wunder. Das ist ja fast... Nein, die Augen, das Geschau. Und wer er war, hast du mir noch immer nicht gesagt. Ein schlechter Mensch ist er gewesen, das ist gewiss, sonst hätte er mich nicht sitzen lassen. Hast du ihn sehr lieb gehabt? Freilich habe ich ihn gern gehabt. Ich weiß, was er war. Hm? Leutnant. Nein, beim Militär war er nicht, sie haben ihn nicht genommen. Sein Vater hat ein Haus in... Aber was brauchst denn du das zu wissen? Hast eigentlich graue Augen. Hm? Anfangs habe ich gemeint, sie sind schwarz. Sind du vielleicht nicht schön genug? Ach, zum Küssen, Vater. Nein, das vertrage ich schon gar nicht. Oh, ich bitte dich, oh Gott. Nein, lass mich aufstehen. Nur für einen Moment, ich bitte dich. Oh nein. Ich bitte dich, Karl. Wie alt bist du? 18, was? 19 vorbei. 19. Und ich? Du bist 30? Naja, und einige drüber. Reden wir nicht davon. Er war auch schon 32, wie ich ihn kennengelernt habe. Nun, wie lange ist das her? Ich weiß nicht mehr. Du, in dem Wein muss was drin gewesen sein. Aber warum denn? Ich bin ganz... Weißt, mir dreht sich alles. So, halt dich fest an mich, komm. Ja. Komm, ich werde dir was sagen, mein Schatz. Wir könnten jetzt wirklich gehen. Ja, nach Haus. Nein, nicht gerade nach Haus. Was meinst du? Nein, ich gehe nirgends hin. Was fällt dir denn ein? Hör mich mal an, mein Kind, das nächste Mal, ja? Wenn wir uns treffen, weißt du, da richten wir es uns so ein, dass... Was machst denn? Du, in dem Wein muss was drin gewesen sein. Du schläfrig. Du, was geschieht denn, wenn ich nicht mehr aufstehen kann? Aber schau, Karl, wenn wer hereinkommt, ich bitte dich, der Kellner. Dann kommt sein Lebtag kein Kellner herein. In dem Wein muss was drin gewesen sein. Warum denn? Sonst... Was schiebst denn alles auf den Wein? Wo bist denn? Warum bist denn so weit? Komm doch zu mir. Sag mir, ob du mich wirklich gern hast. Das weißt du doch. Freilich. Weißt, es ist doch... Sag mir die Wahrheit, was war in dem Wein? Ja, glaubst du, ich bin ein Giftmischer? Schau, ich verstehe es halt nicht. Ich bin doch nicht so. Wir kennen uns doch erst seit... Du, ich bin nicht so. Meiner Seele und Gott, wenn du das von mir glauben willst... Schau, was machst du dir dafür Sorgen? Ich glaub doch gar nichts Schlechtes von dir. Ich glaub halt, dass du mich lieb hast. Ja. Schließlich, wenn zwei junge Leute allein in einem Zimmer sind und Nachtmahlen und trinken Wein, braucht doch gar nichts drin zu sein in dem Wein. Ich hab's ja auch nur so gesagt. Aber warum denn? Ich hab mich halt geschämt. Also das ist lächerlich. Dazu liegt gar kein Grund vor. Umso mehr, als ich dich an deinen ersten Geliebten erinnere. Ja. An den ersten? Naja. Jetzt möchte mich aber interessieren, wer die anderen waren. Niemand. Du, das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Bitte, ich segiere mich nicht. Ist das eine Zigarette? Nein, danke schön. Du, weißt du, wie spät es ist? Halb zwölf. So. Na, und die Mutter? Ah, die ist es gewöhnt, was? Willst du mich wirklich schon zu Hause schicken? Ja, du hast doch früher selbst... Du bist wie ausgewechselt. Was habe ich dir denn getan? Aber Kind. Das ist nur dein Geschau gewesen, meiner Seele, sonst hättest du lang... Haben mich schon viele gebeten, ich soll mit ihnen ins Chambre-Separé gehen. Na, willst du bald wieder mit mir hierher oder auch woanders? Ich weiß nicht. Was heißt das wieder? Du weißt nicht. Wenn du mich erst fragst... Also wann? Möchte ich nur vor allem aufklären, dass ich nicht in Wien lebe. Ich komme nur von Zeit zu Zeit ein paar Tage her. Aber geh, du bist kein Wiener. Also Wiener bin ich schon, aber ich lebe jetzt in der Nähe. Wo denn? Das, Gott, ist doch egal. Na, fürchte dich nicht, ich komme ja nicht hin. Gott, wenn es dir Spaß macht, kannst du auch hinkommen. Ich lebe in Graz. Im Ernst? Na, was wundert dich denn dran? Du bist verheiratet, wie? Ja, wie kommst du denn darauf? Mir ist halt so vorgekommen. Und das würde dich gar nicht genieren? Liebe ist mir schon, du bist ledig. Aber du bist ja doch verheiratet. Ja, aber jetzt sag mir nur, wie kommst du denn darauf? Wenn einer sagt, er lebt nicht in Wien und hat nicht immer Zeit... Das ist doch nicht so unwahrscheinlich. Ich glaub's nicht. Und da möchtest du dir gar kein Gewissen machen, dass du einen Ehemann zur Untreue verführst? Deine Frau macht sicher nicht anders als du. Also du, das verbitte ich mir, ja? Solche Bemerkungen... Ah, du hast gar keine Frau, beglaubt. Ob ich eine habe oder nicht, man macht keine solchen Bemerkungen. Karl, geh, was ist denn? Bist böse? Ich hab's ja wirklich nicht gewusst, dass du verheiratet bist. Ich bin nur so geredet. Gekommen, sei wieder gut. Ach, ihr seid wirklich sonderbare Geschöpfe hier. Ach, ihr Weiber. Nicht. Es ist auch schon so spät. Also jetzt hör mir einmal zu, ja? Reden wir mal im Ernst miteinander. Ich möchte dich wiedersehen. Öfter wiedersehen. Ist wahr? Ja, aber dazu ist notwendig. Also verlassen muss ich mich auf dich können. Aufpassen kann ich nicht auf dich. Na, ich passe schon selber auf mich. Naja, du bist, also unerfahren kann man ja nicht sagen, aber jung bist du und die Männer sind im Allgemeinen ein gewissenloses Volk. Oh, okay. Ja, ich meine das nicht nur in moralischer Hinsicht. Verstehst mich sicher. Sag, was glaubst denn du eigentlich also, von mir? Wenn du mich lieb haben willst, nur mich, da können wir es uns so einrichten, wenn ich auch für gewöhnlich in Graz wohne, da wo jeden Moment wer hereinkommen kann, da ist es ja doch nicht das Rechte. Das nächste Mal, da werden wir woanders zusammen sein, ja? Ja. Wo wir ganz ungestört sind. Ja. Ja, und das andere besprechen wir im Nachhausefahren. Kellner, Rechnung. Siebente Szene. Das süße Mädel und der Dichter. Ein kleines Zimmer. Das süße Mädel und der Dichter kommen eben zusammen herein. So, mein Schatz. Da ist aber schön. Nur sehen tut mir nichts. Deine Augen müssen sich an das Halbdunkel gewöhnen, diese süßen Augen. Dazu werden die süßen Augen aber nicht Zeit genug haben. Warum denn? Weil ich nur eine Minute da bleibe. Aber den Hut leg ab, ja. Wegen der einen Minute. Na komm, und auch die Mantille. Was willst du? Ich muss doch gleich wieder gehen. Aber du musst dich doch ausruhen. Wir sind ja 3 Stunden gegangen. Wir sind gefahren. Ja, nach Haus. Aber in Weidling am Bach sind wir doch 3 volle Stunden herumgelaufen. Ja, dort schon. Also setz dich nur schon nieder, mein Kind. Wohin du willst. Hier, an den Schreibtisch. Aber nein, das ist nicht bequem. Setz dich auf den Divan. So. Bist du ja müde? Du kannst dich auch hinlegen. So. Das Kopferl auf dem Polster. Ich bin ja gar nicht müde. Nein, das glaubst du nur. So. Ja. Und wenn du schläfrig bist, kannst du auch schlafen. Ich werde ganz still sein. Übrigens kann ich dir ein Schlummerlied vorspielen. Von mir. Von dir? Ja. Ich hab geglaubt, Robert, du bist der Doktor. Wieso? Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Schriftsteller bin. Die Schriftsteller sind doch alle Doktors. Nein, nicht alle. Ich zum Beispiel nicht. Aber wie kommst du denn jetzt darauf? Nur weil du sagst, das Stück, was du da spielen tust, ist von dir. Ja, vielleicht ist es auch nicht von mir. Das ist ja ganz egal, was? Überhaupt, wer es gemacht hat, das ist immer egal. Nur schön muss es sein, nicht wahr? Freilich. Schön muss es sein, das ist die Hauptsache. Weißt du, wie ich das gemeint habe? Was denn? Na, was ich eben gesagt habe. Freilich. Kein Wort hast du verstanden. Geh, ich bin doch nicht so dumm. Freilich bist du dumm, aber darum hab ich dich lieb? Ach, das ist doch so schön, wenn ihr dumm seid. Ich meine, der Ort wie du. Geh, was schimpfst du? Engel, Kleiner. Nicht wahr? Es liegt sich gut auf dem weichen persischen Teppich. Mhm. Geh, willst du weiter Klavier spielen? Nein, ich bin schon lieber da bei dir. Geh, willst du nicht lieber Licht machen? Oh nein, diese Dämmerung tut ja so wohl. Wir waren heute den ganzen Tag wie in Sonnenstrahlen gebadet. Jetzt sind wir sozusagen aus dem Bad gestiegen und schlagen die Dämmerung wie einen Bademantel. Na, das muss anders gesagt werden. Findest du nicht? Ich weiß nicht. Das ist göttlich, diese Dummheit. Was machst du denn? Was schreibst du denn auf? Sonne, Bad, Dämmerung, Mantel. So. Nichts, nichts. Jetzt sag einmal, mein Schatz, möchtest du nicht etwas essen oder trinken? Durst habe ich eigentlich keinen, aber Appetit. So, so, na, mir wäre lieber, du hättest Durst. Cognac habe ich nämlich zu Hause, aber das Essen müsste ich erst holen. Kannst du es nicht holen lassen? Das ist schwer, meine Bedienerin ist jetzt nicht mehr da. Naja, warte, ich gehe schon selber. Aber es zahlt sich ja wirklich nicht mehr aus, ich muss ja sowieso zu Hause. Nein, Kind, nein, nein, nein, davon ist keine Rede. Aber ich werde was sagen, wenn wir weggehen, gehen wir zusammen wohin, Nachtmahl. Nein, dazu habe ich keine Zeit. Und dann, wohin soll man denn? Es könnte uns ja wer Bekannter sehen. Hast du denn gar so viele Bekannte? Es braucht uns ja nur einer zu sehen, und mal, er ist schon fertig. Was ist denn das für ein Malheur? Na, was glaubst du, wenn die Mutter was hört? Na, wir können ja irgendwo hingehen, wo uns niemand sieht. Es gibt ja Gasthäuser mit einzelnen Zimmern. Ja, beim Soubem Chambre Separé. Warst du schon einmal in einem Chambre Separé? Wenn ich die Wahrheit sagen soll, ja. Wer war denn der Glückliche? Das ist nicht so, wie du meinst. Ich war mit einer Freundin und ihrem Bräutigam. Die haben mich mitgenommen. So. So, das soll ich dir am Ende glauben. Brauchst du mir's ja nicht glauben. Bist du jetzt rot geworden? Man sieht nichts mehr. Ich kann deine Züge nicht mehr aufnehmen. Aber auch so erkenne ich dich. Pass nur auf, dass du mich mit keiner anderen verwechselst. Es ist seltsam. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie du aussiehst. Na, danke schön. Du, das ist beinahe unheimlich. Ich kann mir dich nicht vorstellen. In einem gewissen Sinne habe ich dich schon vergessen. Wenn ich mich auch nicht mehr an den Klang deiner Stimme erinnern könnte, was wärst du da eigentlich? Nah und fern zugleich. Unheimlich. Geh, was red's denn? Nichts, mein Engel, nichts, nichts. Wo sind deine Lippen? Willst du nicht lieber Licht machen? Nein, nein, na komm, sag, ob du mich lieb hast. Sehr. Oh, sehr. Hast du schon irgendwen so lieb gehabt wie mich? Ich hab dir ja schon gesagt, nein. Aber das ist ja mein Bräutigam gewesen. Es wäre mir lieber, du würdest jetzt nicht an ihn denken. Was machst du denn? Wir können uns jetzt vorstellen, dass wir in einem Schloss in Indien sind. Dann sind sie aber gewiss nicht so schlimm wie du. Wie blöd, göttlich. Ach, wenn du ahntest, was du für mich bist. Nein. Stoß mich doch nicht immer weg. Ich tu da ja nichts vorläufig. Du, das Mieder tut mir weh. Zirk's aus. Ja, aber du darfst deswegen nicht schlimm werden. Nein, nein. Sag, interessiert dich denn gar nicht, wie ich mit Zunamen heiße? Hm? Ja, wie heißt du denn? Ich werde lieber nicht sagen, wie ich heiße, sondern wie ich mich nenne. Was ist denn da für ein Unterschied? Na ja, wie ich mich als Schriftsteller nenne. Du schreibst nicht unter deinem wirklichen Namen? Geh! Nicht! Was einem da für ein Duft entgegensteigt, wie süß! Du zerreißt mir ja mein Hemd! Weg, weg, weg, alles ist überflüssig! Aber Robert! Und jetzt komm in unser indisches Schloss! Sag mir zuerst, ob du mich wirklich lieb hast. Aber ich bete dich ja an, mein Schatz, mein Frühling, mein... Robert! Robert! Das war überirdische Seligkeit. Ich nenne mich... Robert! Oh, mein Robert! Ich nenne mich Bibitz. Warum nennst du dich Bibitz? Ich heiße nicht Bibitz, ich nenne mich so. Nun, kennst du den Namen vielleicht nicht? Nein. Was, du kennst den Namen Bibitz nicht? Nein. Ach, göttlich, wirklich. Nein, das sagst du nur, dass du ihn nicht kennst, nicht wahr? Meine Seele habe ich nie gehört. Gehst denn du denn nie ins Theater? Oh ja, erst neulich war ich mit meinem... Weißt, mit dem Onkel von meiner Freundin und meiner Freundin sind wir in der Oper gewesen bei der Cavalleria. So. Also ins Burgtheater gehst du nie? Da kriege ich nie Karten geschenkt. Ich werde dir nächstens eine Karte schicken. Ach, ja, aber nicht vergessen. Zu was Lustigem, aber ja? Ja, lustig. Und zu was Traurigem willst du nicht gehen? Nicht gern. Auch wenn es ein Stück von mir ist? Geh, ein Stück von dir? Du schreibst fürs Theater? Na, erlaube, ich will nur Licht machen. Ich habe dich noch nicht gesehen, seit du meine Geliebte bist. Engel. Geh, Schemio. Gib mir wenigstens eine Decke. Später. Chirope. Du bist schön. Du bist die Schönheit. Du bist vielleicht sogar die Natur. Du bist die heilige Einfalt. Oh, weh. Du tropfst mir ja an. Geschau, was gibst du nicht auch? Du bist das, was ich seit lange gesucht habe. Du liebst nur mich. Du würdest mich auch lieben, wenn ich ein Schnittwarenkommi wäre. Oh, das tut wohl. Ich will dir gestehen, dass ich einen gewissen Verdacht bis zu diesem Moment nicht losgeworden bin. Sag ehrlich, hast du denn nicht geahnt, dass ich Bibitz bin? Aber geh, ich weiß gar nicht, was du immer willst von mir. Ich kenne gar kein Bibitz. Tja, ja. Was ist der Ruhm? Ah, na, vergiss, was ich gesagt habe. Vergiss den Namen, den ich gesagt habe. Robert bin ich und will ich für dich bleiben. Ich habe auch nur gescherzt. Ich bin ja nicht Schriftsteller. Ich bin Komi und am Abend spüle ich bei Volkssängern Klavier. Jetzt kenne ich mich aber nicht mehr aus. Wie du einen anschaust. Was ist denn? Was hast denn? Es ist sonderbar. Was mir beinahe noch nie passiert ist, mein Schatz. Mir sind die Tränen nah. Du ergreifst mich tief. Wir wollen zusammenbleiben. Ja? Wir werden einander sehr lieb haben. Du, ist das wahr mit den Volkssängern? Ja, aber frag nicht weiter. Wenn du mich lieb hast, frage überhaupt nichts. Sag, kannst du dich auf ein paar Wochen frei machen? Ganz frei machen? Wieso ganz frei? Na, vom Zuhaus weg. Aber wie kann ich denn das? Wieso? Was möchten die Mutter sagen? Aber und dann ohne mich ging ja zu Hause alles schief. Ich hatte es mir schön vorgestellt, mit dir zusammen, allein mit dir, irgendwo in der Einsamkeit, draußen im Wald, in der Natur, ein paar Wochen zu leben. Natur, in der Natur. Und dann, eines Tages, adieu, voneinander gehen. Ohne zu wissen, wohin. Jetzt redest du schon vom Adieu sagen und ich hab gemeint, dass du mich so gern hast. Gerade darum, du süßes Geschöpf. Geh, halt mich fest. Mir ist so kalt. Es wird Zeit, dass du dich ankleidest. Warte, jetzt sind da noch ein paar Kerzen an. Nicht herschauen. Nein. Sag mir, Kind, bist du glücklich? Wie meinst du es? Na, ich meine im Allgemeinen. Ob du glücklich bist? Es könnte schon besser gehen. Ja, du missverstehst mich. Von deinen häuslichen Verhältnissen hast du mir ja schon genug erzählt. Ich weiß, dass du keine Prinzessin bist. Ich meine, wenn du von alledem absiehst, wenn du dich einfach leben spürst, spürst du dich überhaupt leben? Nein, nicht. Okay, bleib noch da. Bleib da, ja? Ich hol was zum Nachtmahl. Aber es ist ja schon viel zu spät. Es ist doch noch nicht 9. Na, sei so gut, da muss ich mich bei auf Dummen. Wann werden wir uns denn wiedersehen? Wann willst du mich denn wiedersehen? Morgen. Was ist denn morgen für ein Tag? Samstag. Oh, na, da kann ich nicht. Da muss ich mit meiner kleinen Schwester zum Vormund. Also Sonntag? Ja. Sonntag. Am Sonntag. Jetzt werde ich dir was erklären. Ich bin nicht Bibitz, aber Bibitz ist mein Freund. Ich werde dir ihn einmal vorstellen. Aber Sonntag ist das Stück von Bibitz. Ich werde dir eine Karten schicken und werde dich dann vom Theater abholen. Du wirst mir sagen, wie dir das Stück gefallen hat, ja? Jetzt die Geschichte mit dem Bibitz, da bin ich schon ganz blöd. Völlig werde ich dich erst kennen, wenn ich weiß, was du bei diesem Stück empfunden hast. So, ich bin fertig. Na komm, mein Schatz. 8. Szene. Der Dichter und die Schauspielerin. Ein Zimmer in einem Gasthaus auf dem Land. Große Stille. Der Dichter und die Schauspielerin treten ein. Wie sie hereintreten, verlöscht das Licht, das der Dichter in der Hand hält. Oh. Was ist denn? Das Licht. Aber wir brauchen keins. Schau, es ist ganz hell. Wunderbar. Was hast du denn? Was machst du denn? Siehst du nicht, dass ich bete? Glaubst du an Gott? Gewiss, ich bin ja kein blasser Schurke. Ach so. Komm doch zu mir, Knet, ich nehme mich hin. Kannst wirklich auch einmal beten. Wird dir keine Perle aus der Krone fallen. Und weißt du auch, zu wem ich bete? Zu Gott nehme ich an. Jawohl, zu dir habe ich gebetet. Warum hast du denn da zum Fenster hinausgeschaut? Sag mir lieber, wo du mich dahin geschleppt hast, Verführer. Aber Kind, das war ja deine Idee. Du wolltest ja aufs Land und gerade hierher. Na, und habe ich nicht recht gehabt? Ach, gewiss, gewiss. Es ist ja entzückend hier. Wenn man bedenkt, 2 Stunden von Wien und die völlige Einsamkeit. Und was für eine Gegend. Was? Da könntest du wohl mancherlei dichten, wenn du zufällig Talent hättest. Warst du hier schon einmal? Ob ich hier schon war? Hier habe ich jahrelang gelebt. Mit wem? Na, mit Fritz natürlich. Ach so. Den Mann habe ich wohl angebetet. Ja, ja, ja. Hast du mir bereits erzählt. Bitte, ich kann auch wieder gehen, wenn ich dich langweile. Papa, du mich langweilen. Du ahnst ja gar nicht, was du für mich bedeutest. Du bist eine Welt für sich. Du bist das Göttliche. Du bist das Genie. Du bist die heilige Einfalt. Ja, du... Aber du solltest jetzt nicht von Fritz reden. Das war wohl eine Verehrung. Na. Es ist schön, dass du das einsiehst. Komm her, gib mir einen Kuss. So, und jetzt wollen wir uns aber eine gute Nacht sagen. Leb wohl, mein Schatz. Wie meinst du das? Na, ich will mich schlafen legen. Ja, ja, das schon. Aber was das gute Nachtsagen anbelangt, wo soll denn ich übernachten? Es gibt gewiss noch viele Zimmer in diesem Haus. Die anderen haben aber keinen Reiz für mich. Jetzt werde ich übrigens Licht machen. Meinst du nicht? Ja. Was für ein schönes Zimmer. Und fromm sind die Leute hier. Lauter Heiligenbilder. Es wäre interessant, deine Zeit unter diesen Menschen zu verbringen. Ist doch eine andere Welt. Wir wissen eigentlich so wenig von den anderen. Gerät keinen Stiefel und reich mir lieber diese Tasche vom Tisch da herüber. Hier, meine einzige. Was ist das? Das ist die Madonna. Die hast du immer mit? Das ist mein Talisman. Jetzt geh, Robert. Was sind das für Scherze? Soll ich dir nicht helfen? Nein, du sollst jetzt gehen. Und wann soll ich wiederkommen? In 10 Minuten. Ich werde vor dem Fenster auf und ab gehen. Ich liebe es sehr, nachts im Freien herumzuspazieren. Meine besten Gedanken kommen mir so. Und gar in deiner Nähe, von deiner Sehnsucht sozusagen umhaucht. In deiner Kunst wehend. Du redest wie ein Idiot. Es gibt Frauen, welche vielleicht sagen würden, wie ein Dichter. Na, geh endlich. Aber fang mir kein Verhältnis mit der Kellnerin an. Kannst du dich zu mir setzen und mir was erzählen? Soll ich nicht das Fenster schließen? Ist dir nicht kalt? Oh nein. Was soll ich dir erzählen? Wem bist du in diesem Moment untreu? Ich bin es ja leider noch nicht. Tröste dich, ich betrüge auch jemanden. Ja, ja, das kann ich mir denken. Und was glaubst du wem? Ja, Kind, davon kann ich keine Ahnung haben. Nun, rate. Warte. Na... Deinen Direktor. Mein Lieber, ich bin keine Choristin. Ich dachte nur. Nein, rate nochmal. Also du betrügst deinen Kollegen Benno. Der Mann liebt doch überhaupt keine Frauen. Was? Weißt du das nicht? Der Mann hat doch ein Verhältnis mit seinem Briefträger. Ach, ist das möglich? Also, gib mir lieber einen Kuss. Was tust du denn? Also quäl mich doch nicht so. Robert, ich werde dir einen Vorschlag machen. Leg dich zu mir ins Bett. Angenommen. Komm, schnell. Naja, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich schon längst. Hörst du? Was denn? Draußen zirpen die Grillen. Du bist wohl wahnsinnig, mein Kind, hier zirpen keine Grillen. Aber du hörst sie doch. Also komm. Da bin ich. Enkel. So, jetzt bleib schön ruhig liegen. Hm? Nicht rühren. Okay, was fällt dir denn ein? Und du möchtest du gerne ein Verhältnis mit mir haben, hm? Das dürfte dir doch bereits klar sein. Ja, das möchte wohl manch. Es ist aber doch nicht zu bezweifeln, dass in diesem Moment ich die meisten Chancen habe. So, komm, meine Grille. Wie? Ich werde dich von nun an Grille nennen. Schön. Na? Wen betrüge ich? Wen? Hm? Vielleicht mich. Mein Kind, du bist schwer hirnleidend. Oder einen, den du selbst nie gesehen, einen, den du nicht kennst, einen, der für dich bestimmt ist und den du nie finden kannst. Bitte dich, rede nicht so märchenhaft, blöd. Ist das nicht sonderbar? Ach du, man sollte doch glauben, aber nein, es hieße dir dein Bestes rauben, wollte man dir. Na komm, komm, komm. Das ist doch schöner, als in blödsinnigen Stücken spielen. Hm? Was meinst du? Nun, ich meine, es ist gut, dass du noch zuweilen in vernünftigen zu spielen hast. Du arroganter Hund, du meinst gewiss wieder das deine. Jawohl. Das ist wohl ein herrliches Stück. Nun also. Ja, du bist ein großes Genie, Robert. Bei dieser Gelegenheit könntest du mir übrigens sagen, warum du vorgestern abgesagt hast. Es hatte doch absolut gar nichts gefehlt. Ja, ich wollte dich ärgern. Ja, warum denn? Was habe ich dir denn getan? Arrogant bist du gewesen. Wieso? Alle im Theater finden es. So? Aber ich habe ihnen gesagt, der Mann hat wohl ein Recht, arrogant zu sein. Und was haben die anderen geantwortet? Was sollen mir denn die Leute antworten? Ich rede ja mit keinem. Ach so. Sie möchten mich am liebsten alle vergiften. Es wird ihnen aber nicht gelingen. Denke jetzt nicht an die anderen Menschen. Freu dich, Liebe, dass wir hier sind. Und sage mir, dass du mich lieb hast. Verlangst du noch weitere Beweise? Bewiesen kann das überhaupt nicht werden. Das ist aber großartig. Was willst du denn noch? Wie vielen hast du es schon auf diese Art beweisen wollen? Hast du alle geliebt? Oh nein. Geliebt habe ich nur einen. Oh. Mein Fritz. Ich heiße Robert. Ach. Was bin ich denn für dich, wenn du jetzt an Fritz denkst? Du bist eine Laune. Gut, dass ich das weiß. Na, sag, bist du nicht stolz? Ja, weshalb soll ich denn stolz sein? Also ich denke, du hast wohl einen Grund dazu. Ach so, deswegen. Ja, wohl deswegen. Eine blasse Grille. Na, wie ist das mit dem Zirpen? Zirpen sie noch? Ununterbrochen, ne? Hörst du es denn nicht? Ja, weil ich höre, aber das sind Frösche, mein Kind. Du irrst dich, die quaken. Gewiss quaken sie. Aber nicht hier, mein Kind, hier wird gezirpt. Du bist wohl das Eigensinnigste, was mir je untergekommen ist. Gib mir einen Kuss. Mein Frosch. Ach, bitte, nein, komm, bitte, nenne mich nicht so. Ja, das macht mich direkt nervös. Na, wie soll ich dich denn nennen? Ich habe doch einen Namen, Robert. Aber das ist zu dumm. Ich bitte dich aber, mich einfach so zu nennen, wie ich heiße. Also, Robert, gib mir einen Kuss. Mhm. Bist du jetzt zufrieden, mein Frosch? Würdest du mir erlauben, mir eine Zigarette anzuzünden? Ach, gib mir auch eine. Bitte. Du hast mir übrigens noch kein Wort über meine gestrige Leistung gesagt. Über welche Leistung? Ja, na. Ach so, ja, ja, richtig. Aber ich war nicht im Theater. Du beliebst wohl zu scherzen. Na, durchaus nicht. Nachdem du vorgestern abgesagt hattest, habe ich angenommen, dass du auch gestern noch nicht im Vollbesitz deiner Kräfte sein würdest. Und da habe ich lieber verzichtet. Du hast viel versäumt. So? Es war sensationell. Ach. Die Menschen sind blass geworden. So, so. Hast du das deutlich bemerkt? Benno sagte, Kind, du hast gespielt wie eine Göttin. Hm. Mhm. Und vorgestern noch so krank. Jawohl, ich war es auch. Und weißt du warum? Hm? Vor Sehnsucht nach dir. Früher hast du mir erzählt, du wolltest mich ärgern und darum hast du abgesagt. Ach, was weißt du von meiner Liebe zu dir? Dich lässt das ja alles kalt und ich bin schon nächtelang im Fieber gelegen. 40 Grad. Für eine Laune ist das ziemlich hoch. Laune, Laune, nennst du das? Ich sterbe vor Liebe zu dir und du nennst es Laune. Und Fritz? Fritz, rede mir nicht von diesem Galeerensträfling. Neunte Szene. Die Schauspielerin und der Graf. Das Schlafzimmer der Schauspielerin. Der Graf tritt ein und bleibt an der Tür stehen. Ah, Herr Graf. Ja, die Frau Mama hat mir erlaubt, sonst wäre ich nicht. Ja, bitte, treten Sie nur näher. Oh, Christian. Oh, pardon, wenn man von der Straße hereinkommt. Ich sehe nämlich noch rein gar nichts. Oh. Ah ja, da wären wir ja. Also, Christian. Nehmen Sie Platz, Herr Graf. Ja, danke vielmals. Die Frau Mama sagte mir, Agnes Fallen sind unpässlich. Ja. Wird doch hoffentlich nichts Ernstes sein. Na, nichts Ernstes. Ich bin dem Tode nahe gewesen. Ja, um Gottes Willen, wie ist denn das möglich? Es ist jedenfalls sehr freundlich, dass Sie sich zu mir bemühen. Was, dem Tod nahe? Hm. Ja, und gestern Abend haben Sie noch gespielt wie eine Göttin. Es war wohl ein großer Triumph. Na, kolossal. Also die Leute waren alle hingerissen. Bitte, von mir will ich gar nicht reden. Danke für die schönen Blumen. Aber bitte, Agnes Fräulein. Hier, stehen Sie. Ja, Sie sind ja gestern förmlich überschüttet worden mit Blumen und Kränzen. Ah, das liegt noch alles in meiner Garderobe. Nur Ihren Korb habe ich mit nach Hause gebracht. Oh, das ist wirklich lieb von Ihnen. Ja, aber gnädiges Fräulein, Sie küssen meine Hand? Erschrecken Sie nicht, Herr Graf, es verpflichtet Sie zu gar nichts. Sie sind ein sonderbares Wesen. Rätselhaft könnte man fast sagen. Das Fräulein Birken ist wohl leichter aufzulösen. Ja, die kleine Birken ist kein Problem. Ich kenne sie ja auch nur oberflächlich. Oh. Nein, Sie können mir es glauben. Aber Sie sind ein Problem. Danach habe ich immer Sehnsucht gehabt. Ja. Ja, es ist mir eigentlich ein großer Genuss entgangen, dass ich Sie gestern das erste Mal habe spielen sehen. Nein, ist das möglich? Ja, schauen Sie, Gnädiges Fräulein, es ist so schwer mit dem Theater. Ich bin gewöhnt, spät zu dinieren. Also, wenn man dann hinkommt, ist das Beste vorbei. Ist nicht wahr? Also, wenn Sie von jetzt an früher essen. Ja, ich habe auch schon daran gedacht. Ja. Oder gar nicht. Ja. Nein, es ist wirklich kein Vergnügen, das Dinieren. Was kennen Sie, Jugendlicher Kreis, eigentlich noch für ein Vergnügen? Hm? Ja, das frage ich mich selber manchmal. Aber bitte, ein Kreis bin ich nicht. Nein, das muss einen anderen Grund haben. Glauben Sie? Ja. Der Lulu sagt beispielsweise, ich bin ein Philosoph. Ja, wissen Sie, Gnädiges Fräulein, er meint, ich denke zu viel nach. Ja, denken, das ist ein Unglück. Ja, schauen Sie, ich habe zu viel Zeit, darum denke ich nach. Hm. Ich bitte Sie, Gnädiges Fräulein, schauen Sie, ich habe mir gedacht, wenn Sie mich nach Wien transferieren, dann wird es besser. Mhm. Da gibt es Zerstreuungen, Anregungen. Mhm. Ja, aber es ist im Grunde doch nichts anderes als da oben. Wo ist denn das, da oben? Ja, da unten ist, vor allem in Ungarn, in die Nächste, wo ich meistens in Garnison war. Ja, was haben Sie denn in Ungarn gemacht? Ja, wie ich schon sage, es war ein Dienst. Warum sind Sie denn so lange in Ungarn geblieben? Ja, das kommt so. Da muss man ja wahnsinnig werden. Na, warum denn? Zu tun hat man eigentlich mehr wie da. Wissen Sie, es fallen so Rekruten ausbilden, Remonten reiten. Ja. Nun, dann ist gar nicht so arg mit der Gegend, wie man sagt. Es ist ganz was Schönes, diese Tiefebene. Und so ein Sonnenuntergang. Es schaut, dass ich kein Maler bin. Ich habe manchmal gedacht, wenn ich ein Maler wäre, dann täte ich es malen. Ja, einen haben wir gehabt beim Regiment, einen jungen Splante. Ja. Ja, der hat es können. Aber bitte, was erzähle ich Ihnen da für fade Geschichten? Ja, bitte, ich amüsiere mich königlich. Wissen Sie, Gnädiges Fräulein, mit Ihnen kann man plaudern. Ja, das hat mir schon der Lulu gesagt. Und das ist's, was man so selten findet. Na, freilich in Ungarn. Ja, in Wien ist ja gerade so. Die Menschen sind überall dieselben. Nur da, wo mehr sind, ist halt das Gedräng größer. Das ist der ganze Unterschied. Sagen Sie, Gnädiges Fräulein, haben Sie eigentlich die Menschen gern? Gern? Ich hasse sie. Ich kann keine sehen. Ich sehe auch nie jemanden. Ich bin immer allein. Hm. Dieses Haus betritt niemand. Ja, das habe ich mir gedacht, dass Sie eigentlich eine Menschenfeindin sind. Ja, bei der Kunst muss das oft vorkommen. Wenn man so in den höheren Regionen... Naja, Sie haben es gut. Sie wissen doch wenigstens, warum Sie leben. Ne? Wer sagt Ihnen das? Ich habe keine Ahnung, warum ich lebe. Aber ich bitte, Gnädiges Fräulein, berühmt, gefeiert. Ist das vielleicht ein Glück? Glück? Hm? Nein, Glück gibt's nicht. Überhaupt gerade die Sachen, von denen am meisten geredet wird, die gibt's nicht. Nur zum Beispiel die Liebe, das ist auch sowas. Ja, da haben Sie wohl recht. Also Genuss, Rausch, also gut, da lasst Sie nichts sagen. Das ist was Sicheres. Jetzt genieße ich, gut. Ich weiß, ich genieße. Oder ich bin berauscht, schön. Das ist auch sicher. Ja, und ist vorbei, so ist halt vorbei. Ne? Ja, es ist vorbei. Ja, aber sobald man sich nicht, wie soll ich mich ausdrücken, sobald man sich nicht dem Moment hingibt, also an später denkt oder an früher, ja, da ist doch gleich aus. Später ist traurig und früher ist ungewiss. Also mit einem Wort, man wird nur konfus. Habe ich nicht recht? Ja, Sie haben wohl den Sinn erfasst. Ja, und sehen Sie, Gnädiges Fräulein, wenn einem einmal das klar geworden ist, ist ganz egal, ob man in Wien lebt oder in der Buster oder in Steinermanger. Hm. Na, bitte, schauen Sie zum Beispiel, wo darf ich denn die Kappen hinlegen? Ja, vielleicht... Oh, danke vielmals sehr. Ja, wovon haben wir denn gerade gesprochen? Von Steinermanger. Ah ja, richtig, ja. Also wie ich sage, der Unterschied ist gar nicht groß. Ob ich am Abend im Casino sitze oder im Club, ist doch alles eins. Wie verhält sich denn das mit der Liebe? Naja, wenn man dran glaubt, dann ist immer eine da, die einen gern hat. Zum Beispiel ist Fräulein Birken. Ich weiß wirklich nicht, Gnädiges Fräulein, warum Sie immer auf die kleine Birken zu reden kommen. Das ist doch Ihre Geliebte. Wer sagt denn das? Jeder Mensch weiß das. Ach, nur ich nicht, das ist merkwürdig. Sie haben doch ihretwegen ein Duell gehabt. Ach, vielleicht bin ich sogar totgeschossen worden und hab's gar nicht bemerkt. Nun, Herr Graf, Sie sind ein Ehrenmann. Setzen Sie sich näher. Ach, bitte sehr, danke. Na, hier. Ach, ich hab gewusst, dass Sie heute kommen werden. Wieso denn? Ich hab's bereits gestern im Theater gewusst. Ja, haben Sie mich denn von der Bühne aus gesehen? Aber, haben Sie denn nicht bemerkt, dass ich nur für Sie spiele? Ja, wie ist denn das möglich? Ich bin ja so geflogen, wie ich Sie in der ersten Reihe sitzen sah. Was, geflogen? Ja. Meinetwegen? Ja. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, dass Sie mich bemerkt haben. Aber Sie können einen auch mit Ihrer Vornehmheit zur Verzweiflung bringen. Naja, Gnädiges Fräulein. Was, ein Gnädiges Fräulein, so schnallen Sie doch wenigstens Ihren Säbel ab. Oh, danke sehr, wie Sie so lacht. Gib mir endlich einen Kuss. Ah, na, dich hätte ich lieber auch näher blicken sollen. Na, es ist doch besser so, ne? Herr Graf, Sie sind ein Poseur. Ich? Ja, warum denn? Was glauben Sie? Wie glücklich wäre manche, wenn er an Ihrer Stelle sein dürfte? Ich bin sehr glücklich. Na, ich dachte, es gibt kein Glück. Wie schaust denn du mich an? Ich glaube, Sie haben Angst vor mir, Herr Graf. Ja, ich sag's Ihnen, Fräulein. Sie sind ein Problem. Aber jetzt lass du mich in Frieden mit der Philosophie. Komm zu mir. Hm? Und jetzt bitte mich um was. Um irgendwas. Hm? Kannst alles haben. Was du willst. Ach, du bist zu schön. Also ich bitte um die Erlaubnis, dass ich heute Abend wiederkommen darf. Heute Abend? Ich spiele ja. Ja, nach dem Theater. Um was anderes bittest du nicht? Um alles andere werde ich nach dem Theater bitten. Da kannst lang warten, du elender Poseur. Naja, aber schau, wir sind doch bis jetzt so aufrichtig miteinander gewesen. Weißt du, ich fände das alles viel schöner am Abend nach dem Theater. Weißt, gemütlicher als jetzt, wo ich habe immer so die Empfindung, als könnte die Tür aufgehen. Die Tür geht nicht von außen auf. Ja, schau, ich finde, man soll sich nicht leichtsinnig von vornherein was verderben, was möglicherweise sehr schön sein könnte. Möglicherweise? Naja, also bitte, in der Früh, wenn ich die Wahrheit sagen darf, da finde ich die Liebe grässlich. Du bist das Irrsinnigste, was mir je vorgekommen ist. Ja, bitte, ich rede ja nicht von beliebigen Frauenzimmern. Schließlich im Allgemeinen ist es ja egal. Aber Frauen wie du, nein. Du kannst mich 100-mal einen Narren heißen, aber Frauen wie du, die nimmt man nicht vor dem Frühstück zu sich. Ja, und so, weißt du... So, Gott, was bist du süß! Gell, du siehst ein, was ich gesagt habe, nicht wahr? Weißt, ich stelle mir das so vor. Na, wie stellst du dir das vor? Also ich denke mir, ich warte nach dem Theater auf dich in einem Wagen. Und dann fahren wir zusammen, also irgendwo hin supieren. Du, ich bin nicht das Fräulein Birken. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich finde nur, zu allem gehört Stimmung. Ja. Ich komme immer erst beim Souper in Stimmung, weißt? Und das ist dann das Schönste, wenn man so vom Souper zusammen nach Haus fährt und dann... Was ist dann? Naja, also dann liegt das in der Entwicklung der Dinge. Setz, Setz dich näher, komm. Nee, komm näher. Ja? Ja. Also, ich muss schon sagen, aus den Polstern kommt so ein Resé, da ist das nicht, wahr? Sehr heiß hier. Hm? Findest du nicht? Oh, Herr Graf, das ist ja gegen Ihr Programm. Aber wer sagt denn das? Ich hab gar kein Programm. Es ist wirklich heiß. Findest du? So dunkel, wie wenn es Abend wäre. Hm? Es ist Abend, es ist Nacht, es ist... Ich mach die Augen zu, wenn es da zu licht ist. Komm. Komm. Na, wie ist das jetzt mit der Stimmung, du Puzzle? Du bist ein kleiner Teufel. Was ist denn das für ein Ausdruck? Also bitte, ein Engel. Und du hättest Schauspieler werden sollen, also wahrhaftig, du kennst die Frauen. Weißt du, was ich jetzt tun werde? Na? Ich werde dir sagen, dass ich dich nie wiedersehen will. Ja, warum denn? Nein, du bist mir zu gefährlich, du machst dein Weib toll. Jetzt stehst du plötzlich vor mir, als wäre nichts geschehen. Ja, aber ich... Aber ich bitte, sich zu erinnern, Herr Graf, ich bin soeben Ihre Geliebte gewesen. Ich werde es nie vergessen. Wie ist das mit heute Abend? Wie meinst du das? Ja, du wolltest mich ja nach dem Theater erwarten. Ja, also gut, zum Beispiel übermorgen. Was heißt das, übermorgen? Das war ja von heute die Rede. Ja, das hat keinen rechten Sinn. Oh. Nein, bitte, du verstehst mich nicht richtig. Ich meine das mehr, wie soll ich mich ausdrücken, was die Seele betrifft. Was geht mich deine Seele an? Oh, glaub mir, die gehört mit dazu. Ich halte das für eine ganz falsche Ansicht, dass man das so voneinander trennen kann. Lass mich mit deiner Philosophie in Frieden. Wenn ich das haben will, lese ich Bücher. Aus Büchern lernt man ja doch nie. Na, das ist wohl wahr. Und darum sollst du mich heute Abend erwarten. Wegen der Seele werden wir uns schon einigen, du Schurke. Also, wenn du erlaubst, werde ich mit meinem Wagen... Hier in meiner Wohnung wirst du mich erwarten. Ja, nach dem Theater. Natürlich. Ja, also ich denke, es ist Zeit, dass ich gehe. Für einen Anstandsbesuch bin ich doch eigentlich schon ein bisschen lang geblieben. Ne? Na, heute Abend soll es kein Anstandsbesuch werden. Glaubst du? Dafür lass nur mich sorgen. So, jetzt gib mir noch einen Kuss, du kleiner Philosoph. So, Verführer, du Seelenverkäufer, du Iltis, du. Herr Graf, es war mir eine große Ehre. Ich küsse die Hand vor allem. Auf Wiedersehen. Adieu, Steinermanger. Zehnte Szene, der Graf und die Dirne. Morgen gegen 6 Uhr. Ein ärmliches Zimmer. Ja, wie bin ich denn... Ach so. Also bin ich richtig mit dem Frauenzimmer noch aus? Ah ja, da liegt's ja. Was einem noch alles in meinem Alter passieren kann. Ich hab keine Idee, haben sie mich da heraufgetragen? Nein, ich hab ja gesehen, ich komme in das Zimmer. Ja, da bin ich noch wach gewesen. Oder wach geworden? Oder ist es vielleicht nur, dass mich das Zimmer an was erinnert? Meiner Seele. Naja, gestern habe ich es halt gesehen. Was gestern? Vor ein paar Stunden. Aber ich habe es gewusst, dass was passieren muss. Ich habe es gespürt. Wie ich angefangen habe zu trinken gestern, habe ich es gespürt, dass... Ja, was ist denn passiert? Also nichts. Oder ist was? Also meiner Seele, seit 10 Jahren ist mir sowas nicht vorgekommen, dass ich nicht weiß. Naja, also kurz und gut, ich war halt besoffen. Wenn ich nur wüsste, von wann an, also das weiß ich noch ganz genau, wie ich in das Hurencaféhaus hinein bin mit dem Lulu und, nein. Vom Sacher sind wir noch weggegangen und dann auf dem Weg ist schon, ja richtig, ich bin ja mit meinem Wagen gefahren, mit dem Lulu. Was zerbrich ich mir denn viel den Kopf? Ist ja egal. Schauen wir, dass wir weiterkommen. Oh. Die hat aber einen gesunden Schlaf. Ich weiß zwar von gar nichts, aber ich werde das Geld halt aufs Nachtkastel legen und Servus. Also wenn man nicht wüsst, was sie ist. Ich habe viele gekannt, die haben nicht einmal im Schlafen so tugendhaft ausgesehen. Meiner Seele. Also der Lulu möchte wieder sagen, ich philosophiere. Aber es ist wahr. Der Schlaf macht auch schon alle gleich, kommt mir vor. Wie der Herr Bruder. Also der Tod. Ich möchte nur wissen, ob... Nein, daran müsste ich mich erinnern. Nein, nein, ich bin gleich auf den Divan hergefallen. Und nichts ist geschehen. Es ist unglaublich, wie sich manchmal die Weiber ähnlich schauen. Na, wer ist denn in aller Früh? Servus, Bube. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Komm her, Bussi geben. Ja, ich hab gerade fortgehen wollen. Fortgehen? Ja, es ist wirklich die höchste Zeit. So willst du fortgehen? So? Na, servus. Kommst heute ein anderes Mal. Ja, grüß dich Gott. Na, willst du nicht das Handel geben? Wo schaust du mich denn so an? Also wenn man nur das Kopferl sieht, wie jetzt. Beim Aufwachen sieht doch eine jede unschuldig aus. Meiner Seele, alles Mögliche könnte man sich einbilden. Das Petroleum stinkt. Ja, mit der Lampe ist immer auch gefreut. Wie alt bist denn eigentlich? Na, was glaubst du? Na, 24. Ja, freilich. Ah, bist schon älter? Ins 20. geh. Aha. Und wie lang bist du schon? Bei dem Geschäft? Bin ich ein Jahr. Na, du hast aber früh angefangen. Besser zu früh als zu spät. Sag mir mal, bist du eigentlich glücklich? Was? Na ja, also ich meine, geht's dir gut? Ah, mir geht's allerweil gut. So. Sag, ist dir noch nie eingefallen, dass du was anderes werden könntest? Was soll ich denn werden? Na ja, du bist doch wirklich ein hübsches Mädel. Du könntest doch zum Beispiel einen Geliebten haben. Meinst du vielleicht die Hopka? Ja, das weiß ich. Ich meine aber einen, weißt einen, der dich aushält, dass du nicht mit jedem zu gehen brauchst. Ich gehe ja nicht mit an jeden, Gott sei Dank. Das habe ich nicht notwendig. Ich suche mir schon aus. Im nächsten Monat ziehen wir in die Stadt. In die Spiegelgassen. Wir? Wer denn? Na, die Frauen, die paar anderen Mädeln, die noch da wohnen. Da wohnen noch solche? Da daneben. Hörst du das nicht? Das ist die Milli, die auch im Café ausgewiesen ist. Ja, da schnarcht wer. Das ist schon die Milli. Die schnarcht jetzt weiter den ganzen Tag bis um 10 Uhr auf die Nacht. Dann steht's auf und geht's ins Kaffeehaus. Ja, das ist doch ein schauderhaftes Leben. Freilich? Die Frau gift sich auch genug. Ich bin schon um 12 Uhr Mittag immer auf der Gassen. Ja, was machst du denn um 12 Uhr auf der Gassen? Was würde ich denn machen? Auf den Strich gehe ich halt. Ach so. Ja, natürlich. Ja, adieu. Geh schon? Servus. Komm bald wieder. Du, sag einmal, dir ist schon alles egal, was? Was? Ja, ich meine, dir macht's gar keine Freude mehr. Ein Schlaf hab ich. Ach, ja. Dir ist alles eins, ob einer jung ist oder alt oder... Ah, was fragst denn? Ja, also, meiner Seele. Jetzt weiß ich, an wen du mich erinnerst. Das ist ja... Schau ich wem gleich? Ja, unglaublich. Unglaublich. Wieso? Jetzt bitte ich dich aber sehr, red gar nichts. Eine Minute wenigstens. Ja, ganz dasselbe Gesicht. Ganz dasselbe Gesichtl. Meiner Seele, es ist schade, dass du nichts anderes bist. Du könntest dir dein Glück machen. Du bist gerade so wie der Franz. Wer ist der Franz? Na, wie der Kölner von unserem Kaffeehaus. Wieso bin ich gerade so wie der Franz? Der sagt auch, allerweil ich könnte mein Glück machen und ich soll ihn heiraten. Ja, warum tust du es nicht? Na, ich danke schön, ich möchte nicht heiraten. Na, um keinen Preis. Nur später einmal, vielleicht. Die Augen. Ganz die Augen. Also, Lulu möchte sicher sagen, ich bin ein Narr. Aber ich will dir noch einmal die Augen küssen. So. Und jetzt grüß dich Gott. Jetzt gehe ich. Servus. Du, sag einmal, wundert dich das gar nicht? Was denn? Naja, dass ich nichts von dir will. Es gibt viele Männer, die in der Früh nicht aufgelegt sind. Ah ja, ja. Weißt, ich komme nächstens wieder zu dir. Gut. Ja, wann bist du denn immer zu Hause? Ich bin immer zu Hause. Brauchst nur noch der Leocadia zu fragen. Leocadia. Oh, das ist schön. Also, grüß dich Gott. Du, Leocadia, passiert dir das öfter, dass man so von dir weggeht? Wie denn? Naja, so wie ich. In der Früh? Nein. Ob schon manchmal wer bei dir war und nichts von dir wollen hat. Nein, das ist mir noch nie geschehen. Also was meinst? Glaubst du, gefällst mir nicht? Warum soll er dir denn nicht gefallen? Bei der Nacht habe ich dir schon gefallen. Oh, du gefällst mir auch jetzt. Aber bei der Nacht habe ich dir besser gefallen. Warum glaubst du das? Was fragst du denn so dumm? Bei der Nacht? Ja, sag, bin ich denn nicht gleich auf dem Divan hingefallen? Na, freilich. Mit mir zusammen. Mit dir? Ja, weißt du denn das nicht mehr? Wir sind zusammen. Ja. Ja, aber gleich bist du eingeschlafen. Gleich bin ich. So. Also, so war das. Ja, Bubi. Du musst aber einen ordentlichen Rausch gehabt haben, dass du dich nicht mehr erinnerst. So. Und doch, es ist eine entfernte Ähnlichkeit. Servus. Was ist denn da los? Das Stummel ist scharf. Geh, gib ihr was beim Hinausgehen. Ist alles offen, man sparst einen Hausmeister. Ja. Also, es wäre doch schön gewesen, wenn ich sie nur auf die Augen geküsst hätte. Das wäre beinahe ein Abenteuer gewesen. Es war mir halt nicht bestimmt.